It's a privilege to be here. Es ist ein Privileg, hier zu sein. To have a chance to preach. Auch die Gelegenheit zu haben, zu euch zu predigen. The fact that it's a day with the kids being celebrated and prayed for and prepared makes it all that much better. Und dass dieser Tag ist, wo wir einfach die Kinder hier haben, speziell auch für die Kinder beten und wo es einfach um die Schule geht, ist es umso besser. And Sylvia, what a beautiful message, way to share your heart about what we do. I really appreciate that. Und Sylvia, was für eine wunderbare The reason it's a Botschaft war. Es ist einfach wirklich, Dankeschön, vielen Dank. The reason it's a privilege for me to be here is just we love it here. We've been here for several years and we thoroughly enjoy CIG. Und der Grund, warum es für mich einfach ein echtes Vorrecht ist, hier zu sein, ist, weil wir es einfach lieben. Wir lieben einfach hier ein Teil der CIG zu sein. And one of my favorite things is that on Sunday morning I know I'm going to hear from the Word of God. Und eines der liebsten Dinge einfach für mich ist, dass ich am Sonntag weiß, dass ich vom Wort Gottes hier einfach hören kann. And that's my goal today as I share for a little bit. Und das ist auch mein Ziel für heute, wenn ich einfach ein bisschen das Wort weitergeben werde. I want to teach a little bit out of God's word. Ich möchte etwas lehren aus dem Wort Gottes. If you have your Bibles with you, we'll be in Matthew 14 for the whole time. Und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, wir werden uns die ganze Zeit im Matthäus Kapitel 14 bewegen. So you can turn there, there'll be some of it up on the beamer as well, but that's where we're going to be. Also ihr könnt das mitverfolgen, wir werden das auch auf dem Bildschirm zeigen, aber vielleicht könnt ihr es auch in den Bibeln einfach mit sehen. It's a chapter that is just packed with great stuff. Es ist ein Kapitel, was einfach wirklich vollgeladen ist mit großartigen Dingen für uns. A pastor could preach a whole series of messages on this one chapter. Und ein Pastor könnte eine ganze Serie von Botschaften einfach aus diesem einen Kapitel herausholen. Some of the highlights of it are the stories you might know are the death of John the Baptist. Eines der Höhepunkte in diesem Kapitel, das wisst ihr vielleicht, ist der Tod von Johannes dem Täufer. Jesus feeding 5,000 with a few loaves of bread and a few fish. Jesus nährt eine ganze Volksmenge von 5,000 mit ein bisschen Brot, ein bisschen Fisch. And Peter walking on water. Und der Petrus, er wandelt über das Wasser. But I'm not really going to talk very much about any of those things. Aber ich werde jetzt gar nicht so sehr, vielleicht gar nicht über diese Dinge im Einzelnen sprechen. What I'm going to talk about is the things that Jesus does surrounding those things or interwoven between those things. Worüber ich viel mehr sprechen möchte, ist die Dinge, die Jesus tut, die sich da so drum rumschlingen, die da irgendwo eingewebt sind. Found some very interesting things that I think are worth mentioning. Und ich denke, das sind sehr interessante Dinge und ich glaube, dass sie für uns wertvoll sind, dass ich sie erwähne. And as usually happens, anybody that does this preaching thing, as usually happens, God's given me a whole bunch of opportunities to apply what I've been preparing for. Und wie das üblicherweise ist bei so Predigern, Gott hat mir wirklich eine Menge an Gelegenheiten gegeben, auch das selbst anzuwenden, was wir heute hören werden. And I hope as you hear today you can also then look at all right, how can I use this? How can I apply it in my life? Und ich hoffe, wenn ihr mir jetzt zuhört, dass ihr dann irgendwie auch drauf schaut, wie kann ich das in meinem eigenen Leben anwenden? It's a real simple message actually. Es ist eine wirklich einfache Botschaft. How do I obey God even when I don't feel like it? Wie kann ich Gott gehorsam sein, selbst wenn ich mich nicht so fühle? And then how do I trust him when things are difficult? Und wie vertraue ich ihm, wenn Dinge schwierig werden? Okay, so here's how it works. The first 12 verses of chapter 14 of Matthew. Okay, hier geht's los. Die ersten 12 Verse im Kapitel 14 von Matthäus are all about the story of John being beheaded, but John being executed. Und die drehen sich alle darum, dass eben Johannes der Täufer enthauptet wird. In verse 12, John's disciples go and they tell Jesus what's happened. Und wir können dann in Vers 12 sehen, dass seine Jünger eben zu Jesus kommen und ihm davon berichten. And then if we can get that first slide up, it would be great. Können wir mal schauen. And what it says there is, in verse 13, when Jesus heard what had happened, he withdrew by boat privately to a solitary place. And hearing of this, the crowds followed him on foot from the towns. Als das Jesus hörte, fuhr er von dort weg in einem Boot in eine einsame Gegend allein. Und das Volk, als das Volk das hörte, folgte es ihm zu Fuß aus den Städten. This is great. It's up here. I don't have to look over. Ah, Sie können es auch hier sehen. Okay. Also ich weiß nicht auswendig, vielleicht sehe ich es hier. Technology is wonderful. Das ist also die Technologie. To appreciate this, you have to remember who John was to Jesus. Also um das wirklich richtig einzuschätzen oder zu schätzen, müsst ihr begreifen, wer Johannes der Täufer für Jesus war. Had to be one of his closest relationships when he was on earth. Es muss eines der engsten Beziehungen gewesen sein, als er hier auf Erden war. Close friend, but also a relative. They were cousins. Sehr enger Freund, aber auch eben ein Verwandter. Sie waren ja Cousins. And John had baptized Jesus to go into ministry. Und Johannes hatte ja Jesus getauft, bevor er praktisch in den Dienst eintrat. And if you remember the story of Mary and her aunt Elizabeth, they were connected before they were even born. Wenn ihr euch erinnert an die Geschichte zwischen die der stattfand zwischen Maria und ihrer Tante Elisabeth, da kann man ja sehen, dass es bereits eine Verbindung zwischen den beiden gab, zwischen Johannes dem Täufer und Jesus, bevor sie dort geboren waren. John loved Jesus so much that when Elizabeth heard Mary's voice, John leapt in Elizabeth's womb. Johannes der Täufer liebte Jesus so sehr, als er diese Botschaft hörte, als sie Maria da hineinkam zu Elisabeth, da hüpfte er als Kind im Mutterleib. Now for Jesus, for any of us, those are easy people to be around with, that get that excited about being with you. Und man kann sich gut vorstellen, dass das wirklich einfach eine freudige, eine begeisternde Situation war, einfach mit ihnen beiden zusammen zu sein. Okay, so Jesus hears of John's death, and at that point, all he wants to do is get away, be by himself, or spend some time with his father. Und Jesus hört also von dem Tod Johannes des Täufers, und alles, was er möchte, ist einfach, sich ein bisschen zurückzuziehen und alleine einfach Zeit zu verbringen mit dem Vater. Just like any of us, he wants to go and mourn, go and grieve about his friend's death. Und er ist ganz so wie wir. Er möchte einfach sich zurückziehen und einfach den Tod seines Freundes betrauern. His mind wasn't on doing the right or a good spiritual thing. Sein Sinn dabei ist nicht vielleicht darauf gerichtet, oh, was ist jetzt richtig, was wäre jetzt das Geistige, was ich jetzt tun müsste. And I'm sure that he wasn't thinking about doing any kind of ministry. Und ich bin mir sicher, dass er da nicht drüber nachdachte, ja, wie kann ich jetzt irgendwie einen Dienst machen. And Und when Rob called me about preaching here today, this is kind of how I felt. Und als Rob, also Pastor Rob, mich bat, also hier heute früh zu predigen, war es eigentlich genau so, wie ich mich in dem Moment gefühlt habe. Typically when I get a chance to preach somewhere, when somebody asks me, there's something I'm studying that I'm just ready. I'm looking for a chance to share this with somebody. Und typischerweise ist es so, also wenn mich irgendwie jemand anruft, auf das ich irgendwie das Wort weitergebe oder predige, dann habe ich eigentlich bereits immer irgendwie etwas auf dem Herzen. But it wasn't like that this time. Aber diesmal war es eigentlich gar nicht so. I was very, very tired. Ich war eigentlich sehr müde. As you've been told, I'm the director of Vienna Christian School, and Christmas break as a school administrator is a big blessing. Und wie ihr wisst oder gehört habt, ich bin der Direktor der Vienna Christian School, und bitte Weihnachten, das ist wirklich ein ganz großer Segen für die Leitung der Schule, diese Pause zu haben. And just a regular year, you can be very tired by Christmas time. Und wenn das Jahr einfach so ganz normal läuft, dann bist du doch sehr, sehr ermüdet, wenn es dann irgendwo in die Weihnachtszeit kommt. And this has not been a typical normal year at Vienna Christian School the first semester. Und dieses erste Semester war sicherlich kein normales Jahr für die Vienna Christian School. I'll tell you a little bit more about that in a little bit. Und ich werde euch dann in einem Moment auch ein bisschen mehr davon erzählen. But when Rob called, I felt empty, I felt tired. The last thing I wanted to do was think about preaching. I wanted to spend time with my family and with my God. Als Rob anrief, da fühlte ich mich einfach müde und irgendwie ein bisschen leer. Und eigentlich wollte ich nur Zeit mit meiner Familie verbringen und mit Gott. But I also knew deep down that if given the opportunity to preach out here at CIG, that is something that God would want me to do. Aber tief in meinem Innersten wusste ich irgendwo, wenn mir diese Gelegenheit gegeben wird, dass ich hier in der CIG predigen kann, dass doch das wohl ist, was Gott für mich wirklich vorhat. So it took me about a week. Und so braucht es etwa eine Woche. But eventually I got back to Rob and I explained to him, here's how I'm feeling. I'm worn out. But you know, I'm honored that you would ask me to do this. So yeah, I'm there. I'll do it. Schließlich habe ich mich nach einer Woche bei Rob gemeldet und habe ihm gesagt, weißt du, irgendwo fühle ich mich ein bisschen leer, aber eigentlich überwiegt, dass ich darin eigentlich geehrt bin und ich möchte es tun. And that's kind of what Jesus did in verse 14, if you want to go to the next slide. Das war eigentlich das, was Jesus tat in Vers 14, wenn ihr einmal hinschauen wollt auf das nächste Dia. In verse 14 it says, when Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them and he healed their sick. Und Jesus stieg aus und sah die große Menge und sie jammerten ihn und er heilte ihre Kranken. And it continues on from here, beyond healing their sick, he also then does the miracle of feeding the 5,000. Und da geht es weiter. Nicht nur, dass er sie heilte, sondern dass auch das Wunder vollbrachte, dass er diese 5000 Menschen dort nährte. And I'm pretty sure this sermon for me today is not going to be very much like feeding 5000 people with somebody's picnic lunch. Und ich denke, dass diese Botschaft hier nicht so ist, wie praktisch mit einem Frühstück eine ganze Volksmenge zu nähren. But I also believe that God has a plan for what he has me here to say today. Aber ich glaube auch, dass Gott doch einen klaren Plan hat für das, was er mich heute hier sagen lässt. I believe that he, something I'm going to say is exactly what somebody out here needs to hear. Und ich bin überzeugt davon, dass einige der Dinge, die ich jetzt hier sagen werde, genau das ist, was einige von uns oder wir einfach hier hören müssen. And I believe that because God uses us when we obey him, whether we feel like it or not. Und ich glaube das, denn Gott verwendet uns ja, wenn wir ihm gehorsam sind, egal wie wir uns fühlen, ob wir uns danach fühlen oder nicht. And if I'm guessing right, I would believe that I am not the only one that has gone through times like this of not feeling like doing ministries they've been given the opportunity to do. Und wenn ich mich da richtig befinde, ist es so, dass I think we all have those times where we don't feel like doing what we asked. Haben, wo wir uns vielleicht nicht danach fühlen, jetzt irgendwie einen Dienst zu machen, zu dem wir eigentlich berufen sind. You all probably have things that you've seen the opportunity, you feel God calling you to do, and you just don't feel like it. Und es geht uns allen so, dass wir irgendwo Dinge haben, zu denen uns Gott berufen hat und wo wir auch die Gelegenheit praktisch erleben, aber wir uns nicht danach fühlen, das jetzt zu tun. You're too tired or you're too busy or you just want to spend that time alone with God or your real close friends. Du bist zu müde, zu beschäftigt und du möchtest einfach vielleicht nur Zeit alleine mit Gott verbringen oder einfach ein bisschen Zeit für deine Freunde haben. And it doesn't have to be a big thing, like feeding 5,000 people. Und das muss jetzt nicht irgendwie eine große Angelegenheit sein, die dir da vorgesetzt wird, dass du irgendwie jetzt vielleicht 5000 Leute nähren müsstest. Can be helping out a neighbor with some small task. Es könnte einfach nur sein, dass da ein Nachbar gibt, den du vielleicht eben mal hilfst und das eigentlich nur eine geringe Aufgabe ist. Sharing Christ with somebody at work. Oder eben Christus weitergeben, vielleicht am Arbeitsplatz. Apologizing to somebody that you've hurt, somebody that you've wronged. Oder vielleicht, dass du dich einfach nur bei jemandem entschuldigst, eine Person, die du verletzt hast oder der gegenüber du dich vielleicht einfach falsch verhalten hast. Or maybe helping out with the coffee and tea ministry. Oder, dass man eben hilft bei dem Kaffee- und Teedienst früh in der Gemeinde. Helping out MCA financially with whatever it is they're going through there. Oder dass man der MCA hilft finanziell, was auch immer da die Situation ist, die sie da vielleicht durchmachen. Or whatever else it would be here at the church. I mean, there's lots of things at any church that could be picked up and done by somebody. Oder was auch immer hier in der Gemeinde zu tun ist, weil es gibt immer in der Gemeinde eine Menge an Dingen, die da irgendwo einfach ergriffen werden müssen und getan werden müssen. And what the scripture shows us is what can happen if you will just go ahead and do what God is leading you to do. Und was die Schrift uns zeigt, ist einfach, was geschehen kann, wenn du einfach dich aufmachst und tust, das, wozu Gott dich gerade geführt hat. Jesus didn't feel like doing any ministry. Jesus hat sich dann nicht danach gefühlt, jetzt irgendwie da jetzt gerade einen Dienst verrichten zu wollen. All he wanted to do was get away and be with his Father God. Alles, was er nur tun wollte, war ja einfach, sich zurückzuziehen und zusammen zu sein mit seinem Vater Gott. But because of his willingness to obey, one of the greatest miracles ever recorded happens. Wegen seiner Bereitschaft, gehorsam zu sein, geschah eines der größten Wunder, die überhaupt aufgezeichnet sind. So if God can do that through Jesus, doesn't it make sense that he could also do that through us? Wenn Gott das durch Jesus wirkte, macht es dann nicht auch Sinn zu glauben, dass das mit uns genauso wirken kann? I think that's the key to being obedient. Ich glaube, dass dies der Schlüssel dazu ist, gehorsam zu sein. Just imagine how great it would be for God to use you in some way like that. Stell dir vor, wie großartig das ist für Gott, einfach ist, uns zu verwenden in einer Art wie dieser. makes it a lot easier to say, yeah, Rob, I'll go ahead and preach, when you think that, okay, man, somebody's life might be impacted by what I'm being asked to do. Und das macht so einen Unterschied, wenn ich einfach denke, Rob, ja, du hast mich jetzt zum Predigen hier berufen, und ich weiß praktisch, es kann sein, dass genau jemand durch diese Botschaft berührt wird. Okay, we're going to move on here, but I'd just like to make it clear. Take a look at verses 22 and 23. Put that up on the slide. Okay, gehen wir mal weiter und schaut bitte mal speziell auf die Verse 22 und 23. It says, immediately Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him to the other side, while he dismissed the crowd. After he had dismissed them, he went up on a mountainside by himself to pray. And when evening came, he was there alone. Und alsbald trieb Jesus seine Jünger in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten, und am Abend war er dort allein. I don't want any misunderstandings. I don't want anybody out here to become a workaholic to try to take care of what God wants them to do. Also ich möchte, dass da überhaupt keine Missverständnisse entstehen. Ich möchte nicht, dass irgendjemand irgendwie ein Workaholic darin wird, irgendwie zu versuchen, all die Dinge zu tun, von denen er meint, die Gott ihm vielleicht aufs Herz gelegt hat. Obedience to him can also mean going up on the mountaintop and just being with him by yourself. Denn Gehorsam ihm gegenüber kann genauso bedeuten, dass ich irgendwo auf einen Berg steige und mit ihm einfach mich ganz alleine zurückziehe, um mit ihm zusammen zu sein. I think Jesus shows us here the importance of keeping balance in our lives. Und Jesus zeigt uns da die Wichtigkeit, dass wir da eine Ausgewogenheit in unserem Leben haben. Obedience is the key. Gehorsam ist darin einfach der Schlüssel. Okay, but in looking at this now, my thoughts shift to the disciples. Aber wenn ich mir das jetzt angeschaut habe, haben sich dann meine Gedanken irgendwo auf die Jünger gewandt. And we go ahead to the next verse, verse 24. Und so gehen wir weiter zum nächsten Vers, das ist der Vers 24. And it says, but the boat was already a considerable distance from land, buffeted by the waves, because the wind was against it. Und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Do you ever feel like that? Habt ihr manchmal das gleiche Gefühl? I've just told you about how important it is to obey God, but that's what these guys are doing, and look what's happening to them. Ich habe euch gerade davon erzählt, was bedeutet einfach, dass man doch gleich Gott gehorsam sein sollte. Aber schaut mal, was sie da machen und was ihnen da passiert. Sie sind ja gehorsam. They're responding to a direct command from Jesus, and yet they're having nothing but trouble. Sie reagieren auf ein direktes Gebot von Jesus, und was passiert? Sie haben nichts anderes als nur Schwierigkeiten. I think sometimes we think, oh, okay, I'm doing what God says. This is just going to be a breeze. This is going to be easy. Aber manchmal denken wir, ah, ich werde jetzt gehorchen, was Gott sagt. Das wird eine nette Brise sein. Das wird sehr leicht und schön werden. I can just see the disciples thinking, okay, Jesus told us to do this. Let's jump in the boat. The wind's going to be behind our backs. We're probably going to have to barely row, and we're going to get across the lake faster than anybody ever has before. Ich kann mir direkt vorstellen, wie die Jünger vielleicht da einsteigen und denken, ja, Jesus hat das gerade gesagt, er wird doch die nette Brise schicken und wir brauchen ja gar nicht zu rudern und wir werden so schnell darüber kommen wie nie zuvor. But from my experience, that is usually not the case. Aber meiner Erfahrung nach ist das gewöhnlicherweise nicht so der Fall. Typically doing ministry is a lot more like what the disciples are experiencing here. Typischerweise ist einfach den Dienst in Christus zu verrichten ziemlich genau so, wie das die Jünger hier erleben. It's a struggle. Es ist irgendwo ein Kampf. And I want to just take a minute to share what I said I would share earlier about what my first semester at Vienna Christian School was like this year. Und ich möchte mir einfach einen Moment Zeit nehmen, euch einfach auch mitzuteilen, wie jetzt dieses erste Semester in der Vienna Christian School dieses Jahr abgelaufen ist. Okay, you can be tired as an administrator by Christmas time in just a normal year. Also man kann schon müde werden, wenn es dann auf die Weihnachtszeit zukommt, wenn man ein ganz normales Jahr erlebt. But we've had three pretty major things that feel just like wind and waves buffeting me as I've been trying to do my job and my ministry. Aber wir haben da drei wirklich große oder schwerwiegende Dinge gehabt, die da praktisch als Wind und als Wellen mir entgegenschlugen, um diesen Dienst in der Schule zu verrichten. One is working on accreditation. Der Punkt 1, es geht darum, um die Anerkennung der Schule zu arbeiten. Yeah, it's something you have to do every 8 years. Das ist etwas, was immer alle 8 Jahre erneuert werden muss. And basically you're preparing and presenting the school to an organization of educators. Und im Prinzip, was du machst, ist, dass du die Schule einfach vorbereitest und sie dann als solches präsentierst vor einem Komitee von Lehr- oder Schulprüfern. Yeah, so they'll give you a stamp of approval that you are a good school. Du ein Bestätigungsvermerk erhältst, dass du eine gute Schule bist. The second thing is a building project that we're involved with. Das zweite, was dazu kommt, ist ein Bauprojekt, wo wir momentan gerade drin stecken. It's taken more time and more work and more emotion than we ever planned for or expected. Es hat mehr Zeit, mehr Arbeit und auch mehr Emotionen erzeugt, als wir das je erwartet hätten. And the third is the most challenging. Und das dritte ist eigentlich die größte Herausforderung. The third is working on a problem where we, because most of the teachers are from the United States, are having a very, very difficult time getting the proper legal residency documents. Und der dritte Punkt ist der, wir haben die meisten Lehrer praktisch aus dem Ausland, aus den Vereinigten Staaten zum Beispiel, und das ist eine wichtige Sache eben, die entsprechenden Papiere zu bekommen, dass sie ein Arbeits- und Lehrerlaubnis hier in Österreich erhalten. And as this has developed, it's become a real threat to us as a school. Und während sich das so entwickelt hat, ist das also zu einer, hat sich das zu einer echten Bedrohung für die Schule ausgewachsen. So these three things on top of everything else that that my job entails have been wearing me out. Diese drei Dinge und das einfach obendrauf auf das, was meine Arbeit ausmacht als Direktor, hat mich wirklich ein bisschen aufgezehrt. Feel just like the disciples rowing away out there in the boat. Und ich habe mich also eigentlich ziemlich genau so gefühlt, wie diese Jünger da, die in diesem Boot sitzen und versuchen, irgendwie vom Fleck zu kommen. And once again, my guess is that I'm not the only person in this room that feels like that sometimes. Und wiederum, ich rate mal so, dass das nicht so ist, dass ich die einzige Person bin, die sich da in solch einer Weise fühlt. I'm sure many of you have been gone through those times when you are trying to do your best and just getting nowhere. Und ich kann mir vorstellen, dass viele von euch genau das erlebt haben, dass sie da das Beste für eine gute Sache gegeben haben und irgendwie erlebt haben, dass sie irgendwie überhaupt nicht weiterführt. What happens to me in these cases, it gets very tempting to just give up. Ah, I can't do it. Und was dann in diesen Situationen meistens passiert, ist, dass wir irgendwie immer wieder versucht werden, einfach aufzugeben und zu sagen, naja, was soll's, ich schaff's nicht. And I think that's right where the disciples were at. Und ich glaube, dass das genau da ist, wo sich die Jünger jetzt hier befunden haben. As I read it, it looks like they're just about to give up. Und wenn ich das jetzt lese, es scheint mir so, als wenn sie gerade dabei sind, einfach aufzugeben. They don't know what to do anymore. They can't do it on their own. Sie wissen gar nicht mehr, was sie tun sollen, denn selbst können sie es nicht erlangen. And then we get to verse 25. Und dann kommen wir zu Vers 25. Verse 25 says, during the fourth watch of the night, Jesus went out to them, walking on the lake. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und er ging auf dem See. Jesus comes at the exact time that they're needed. Jesus kommt genau zur rechten Zeit, wo sie es brauchen. He doesn't come during the third watch of the night when it would have been comfortable for them and they still thought they could do it themselves. Er kam nicht in der dritten Nachtwache, wo es vielleicht irgendwie bequem gewesen wäre, wo sie noch gedacht haben, naja, sie werden es irgendwie selber erreichen. He waits until they recognize that they can't do it. Er wartet, bis sie selbst für sich erkannt haben, dass sie es selbst nicht verbringen können. I know that with me he does that. Und ich weiß, dass er auch so mit mir persönlich umgeht. And I would guess that again. He's done that with many of you. Und ich denke mir so, dass er das auch bei vielen, wenn nicht allen von euch macht. I'll think of all the ways that I can solve this problem. Und ich denke nach über all die Möglichkeiten, wie ich vielleicht das Problem selbst lösen kann. I'll talk to everybody I know that can help me solve this problem. Und so rede ich dann auch mit jedem, den ich kenne, der vielleicht dabei helfen könnte, dieses Problem zu lösen. And we're stuck in the middle of the lake, rowing like crazy and getting nowhere. Und so stecken wir da fest mitten auf dem See und wir rudern wie verrückt und eigentlich geht's überhaupt nicht vorwärts. And just at that time, when you're about to give up. Und genau in dem Moment, wenn wir schon dabei sind, irgendwie aufgeben zu wollen. Jesus comes out on the water and meets you right where you're at. Kommt Jesus so über das Wasser und er trifft dich genau dort. Wo du gerade bist. Now the fun part of this talk this morning. Und der Spaß an diesen Worten heute früh. Is that Jesus came walking out on the water to VCS this last week. Dass Jesus da kam und er wanderte über das Wasser und er traf dort die VCS diese Woche. On Monday morning. Am Montag früh. We had a surprise inspection from the Vienna Board of Education. Hatten wir eine Überraschungsinspektion von dem Wiener Stadtschulrat. Just ask Marcus or Sylvia how much fun that sounds like it would be. Und frag mal Markus und Silvia, wie viel Spaß das wohl machen müsste. We gave the inspector a tour of the place and sat down and talked things over and met with him. Ich habe diesem Stadtschulratinspekteur eine Tour durch die Schule gegeben und habe mich dann mit ihm zusammengesetzt, um mit ihm einfach die Dinge zu besprechen. And the end result of our time together. Und das Endergebnis unserer Zeit zusammen war, was he told us, you know, everything's going to be fine next year. Don't worry about it. Er sagte uns, alles wird einfach glatt laufen nächstes Jahr. Macht euch keine Sorgen. He says, you got to find a solution to this staff residency deal. Aber er sagte, du musst irgendwie eine Lösung finden für die Aufenthaltserlaubnisse von euren Mitarbeitern. But the Stadtschulrat is on your side and we want to help you get this done. Aber der Stadtschulrat, er steht auf eurer Seite und wir wollen euch dabei helfen, dass das auch klappt. And that's exactly what Jesus did for the disciples walking out on the lake. Und das ist genau das, was Jesus tat für die Jünger, als er da über den See wandelte. I'd like to get to the point where I felt great during these times of struggle. Und ich bin auf den Punkt gekommen, wo es mir dann irgendwie großartig doch ging, trotz dieser Momente der Mühen. But I am definitely not there yet. Aber also ganz bin ich da doch nicht. I'm not sure God really wants us to ever get there. Und ich bin nicht sicher, ob Gott möchte, dass wir da je hinkommen. I think he likes it when we're desperate for him and he can come in and save the day. Also ich glaube, dass er das mag, wenn wir da irgendwo schon fast verzweifelt sind, aber nach ihm suchen und er uns dann den Tag retten kann. And he not only walks out on the water, but he takes it one step further. Aber es ist nicht nur so, dass er über das Wasser da wandelt, sondern er dreht das Ganze sogar noch einen Schritt weiter. A lot of you probably know the story at the end of the chapter. Viele von euch kennen wahrscheinlich diese Geschichte am Ende dieses Kapitels. When Peter sees him and says, Jesus, can I come out and walk on the water to you too? Als Petrus Jesus sieht und ihm dann sagt, du, kann ich auch auf das Wasser gehen und mit dir darüber gehen? And while Peter focuses on Jesus, he does just fine. Und während Petrus sich auf Jesus fokussiert, läuft das super. But when the distractions come, Peter starts to sink. Aber in dem Moment, wo die Ablenkungen kommen, fängt Petrus an zu sinken. And just before he goes under, Jesus reaches out his hands and grabs hold of him. Aber genau in dem Moment, wo er da unterzugehen droht, ergreift ihn Jesus und erhält ihn. And he pulls him up and he says, "Why did you doubt?" Und er zieht ihn herauf und sagt, warum hast du gezweifelt? And isn't that a great question? Why do we doubt? Und ist das nicht eine großartige Frage? Warum zweifeln wir? He's always going to be there. Er wird immer da sein. We can count on it. Wir können auf ihn zählen. We can count on it because when he is up on the hill with God in this passage, denn wir können auf ihn zählen, denn in dem Moment, wo er ja auf dem Berg war und mit Gott Gemeinschaft hatte in dieser Schriftstelle, he never lost sight of the disciples. Da hat er die Jünger doch nicht aus den Augen verloren. And he never loses sight of us. Und er verliert auch uns nicht aus den Augen. It does not matter how difficult things seem. Es spielt überhaupt keine Rolle, wie schwierig Dinge da zu sein scheinen mögen. He will be there. Er wird da sein. And that is what's making the commitment to obey him worthwhile. Und das ist das, was überhaupt dieses Verbindlichkeit, ihm zu gehorchen, es wirklich wert macht. There are going to be challenges. Es wird Herausforderungen geben. But it's pretty exciting to think about what Scripture says here will happen if we are willing to obey Him. Aber es ist wirklich total spannend und begeisternd, was die Schrift uns sagt, was geschieht, wenn wir bereit sind, ihm zu gehorchen. It's exciting to think about feeding 5,000 people with a snack. Es ist wirklich spannend, einfach zu sehen, was bedeutet, 5000 Menschen nähren zu können mit einfach einem kleinen Frühstückspäckchen. It's exciting to think about walking on water. Es ist einfach total begeisternd zu überlegen, was bedeutet, über das Wasser wandeln zu können. But the only way we're ever going to do that is if we trust him. Aber die einzige Möglichkeit, wie das überhaupt geschehen kann, ist, dass wir ihm vertrauen. The only way you're going to walk on water is if you get out of the boat. Die einzige Möglichkeit, dass wir auf das Wasser kommen und eben dann wandeln, ist, dass wir aus dem Boot steigen. And sometimes, as scary as that is, that's what Jesus asks us to do. Und manchmal, wenn so furchteinflößend das vielleicht sein mag oder erschreckend das sein mag, es ist genau das, wozu uns Jesus ja berufen hat. Now for some of you here today, that first step of obedience. Vielleicht für einige von euch hier mag es so sein, dass dieser erste Schritt des Gehorsams needs to be asking Jesus into your life as your Lord and Savior. Vielleicht sein muss, dass du einfach Jesus in dein Leben bittest, auf dass er deinem Leben Herr und der Retter wird. If you don't have a personal relationship with Christ, all this obedience and seeing him do miracles doesn't really make a lot of sense. Also, wenn man nicht Christus bereits empfangen hat, macht er diese Dinge mit diesem Wunder und eigentlich gar keinen Sinn. So this, if this is something that you would like to do this morning, just please pray with me. Und wenn das etwas ist, was du heute früh tun möchtest, dann bitte bete einfach mit mir. Ask Jesus to come into your life and be your Lord and Savior. Bitte einfach Jesus, dass er in dein Leben hineinkommt und dein Herr und der Retter wird. Ask him to forgive your sins. Bitte ihn, dass er dir deine Sünden vergibt. Ask him to give you guidance for the rest of your life. Und bitte ihn, dass er dir einfach die Führung für dein Leben übernimmt, für den Rest deines Lebens. Because right now he's sitting up on the hill. Denn gerade jetzt, er hat sich niedergelassen auf dem Berg. And he would love to walk on water out to your life and become your Lord and Savior. Und er würde es lieben, einfach rauszugehen aufs Wasser, dich dann dort zu treffen, um dein Herr und der Retter zu werden. Let's pray. Lass uns beten. Gracious Lord Jesus, we do ask for that, Lord, that anybody that needs you in their heart right now. Gnädiger Herr Jesus, wir bitten dich jetzt wirklich darum, dass wenn jemand hier ist, der dich in dein Herz aufnehmen möchte. God, we pray that any of the tricks Satan uses to stop somebody from doing that would be broken down. Herr Jesus, wir bitten, dass jeder Trick, der vielleicht einen Menschen davon abhalten können, diese Entscheidung zu treffen, dass das einfach zerbrochen und zerschmettert wird. I pray you would overcome it, Lord, and that somebody sitting here would ask you to be their Lord and Savior. Herr, wir bitten dich, dass das einfach überwunden wird. Jesus, dass jemand, der hier sitzt, einfach dich annimmt als seinen Herrn und der Retter. Forgive me for my sins, Lord. Und betet und sagt, Herr, vergib mir meine Sünden. Come into my life. Komm in mein Leben. Be my Lord and Savior. Sei mein Herr und Erretter. And rescue me, Jesus. Und rette mich, Jesus. Lord God, bless all of us. Help us learn from your word. Herr Gott, segne uns alle. Lass uns und hilf uns einfach zu lernen von deinem Wort. Help us trust you and be looking for the miracles you're going to do. Hilf uns, dass wir dir vertrauen und Ausschau halten auf die Wunder, die du tun wirst. Thanks for all you're doing in all of our lives, Lord God. Danke für all das, was du tust in all unserem Leben. Pray that you would be with Rob and Mary over in the U.S. Wir bitten dich, dass du mit Pastor Rob und Mary bist in den Vereinigten Staaten. Watch over them, take care of them. Behüte sie und sorge dich um sie. Refresh them and bring them back to us ready to do the ministry that they work so hard at. Erfrische sie und bringe sie zurück einfach, dass sie hier wieder den Dienst tun können, an dem sie ja so hart arbeiten. Thanks for bringing Mike and Beate back. Danke, dass du Pastor Mike und Beate wieder hergebracht hast. And Lord Jesus, just bless this church. Segne diese Gemeinde. We love you so much. Wir lieben dich so sehr. Thank you, Lord. Wir danken dir. Amen. In Jesu Namen, Amen.